Die Predigt ist heute der Brief von Jesus an die Gemeinde in Smyrna. Aus dem Buch der Offenbarungen, Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich aber bist du reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein, und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich doch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Wir befinden uns aktuell ja in der Predigtreihe, wo wir uns die 7 Briefe von Jesus an die Gemeinden in Kleinasien anschauen. Und in diesen Briefen fordert Jesus die Mitglieder der Gemeinden auf, nicht zu lauwarmen Christen zu werden, sondern sich darauf zu besinnen, was der Grund ihres Glaubens ist, nämlich Jesus Christus, und was das Ziel ihres Glaubens ist, Jesus Christus. Und letzte Woche ging es dabei um die Gemeinde in Ephesus, die erste Gemeinde. Und wir haben gesehen, dass Jesus diese Gemeinde wirklich gelobt hat. Da waren viele Menschen, die ihre Gaben eingebracht haben und die sich engagiert haben in der Gemeinde, die auch falsche Lehren nicht geduldet haben. Und Jesus lobt das total. Und gleichzeitig gibt es dort Menschen, Christen, die so dieser Liebe am Anfang des Glaubens, wenn man sich bekehrt, verloren haben. Die nicht mehr so Feuer und Flamme sind irgendwie für Jesus. Und Jesus hat die Gemeinde aufgefordert, dahin zurückzukehren, zu dieser ersten Liebe. Und heute schauen wir uns die zweite Gemeinde an. Der Brief ist geschrieben an die Gemeinde in Smyrna. Und Smyrna ist seit jeher eine besondere Stadt. Heute kennen wir sie unter dem Namen Izmir, liegt in der Türkei. Ist die drittgrößte Stadt der Türkei mit über 4 Millionen Einwohnern. Und Smyrna tat sich in der Geschichte immer dadurch besonders hervor, dass es eine Stadt war, die Rom wirklich treu ergeben war. Also schon bevor Rom wirklich mächtig wurde in dieser Region in Kleinasien, war Smyrna ein treuer Verbündeter. Und da verwundert es auch nicht, dass in dieser Stadt, dass die Stadt eine der ersten Orte war, in denen der römische Kaiserkult Fuß gefasst hat. Es war im Grunde, baute man dem römischen Kaiser einen Tempel und ein Standbild in dieses Tempel und betete ihn als Gottheit an. Und jeder Einwohner der Stadt war verpflichtet, mindestens einmal im Jahr dieses Standbild anzubeten und so auch zu zeigen: Ich bin auch dem Kaiser treu. Und von diesem Kaiserkult waren nur ganz wenige wenige Gruppierungen damals ausgenommen. Und eine Gruppierung waren die Juden. Denn die Römer hatten ganz schlechte Erfahrungen mit denen gemacht, ja, dass man ihnen nicht in ihren Glauben reinfuscht. Und jetzt kommt es zu einem Problem. Denn mit der Zeit wandelt sich die Situation in Smyrna, und das Christentum verbreitet sich. Es kommen Christen in die Stadt, und die Römer dachten, das wären einfach auch Juden. Ja, die gehören irgendwie zu den Juden, die gehen in ihre Synagogen. Ist einfach eine weitere Gruppierung wie die Sadduzäer oder die Pharisäer, die wir aus der Bibel kennen. Die Juden ihrerseits fanden das aber überhaupt nicht witzig und haben wirklich, einige von ihnen haben alles daran getan, dass die Christen in Smyrna wirklich nicht als Juden angesehen wurden, sondern als eine neue religiöse Gruppierung. Und so fing es dann an, dass man erstmal die Christen aus den Synagogen geschmissen hat, Man hat sie aus ihren Familien ausgeschlossen. Einige haben ihre Jobs verloren. Und Stück für Stück wurden die Christen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und dann kriegten das auch die Römer mit, dass die Christen ja überhaupt keine Juden sind. Aber sie beten trotzdem nicht den Kaiser an. Also haben die Römer ihrerseits die Christen verfolgt. Und es wurde immer schlimmer. Und Smyrna ist eine der Städte, in denen die Christenverfolgung am härtesten wütete. Wo wirklich bis zur Hinrichtung die Christen verfolgt wurden. Und uns ist tatsächlich aus historischen Quellen aus dem 2. Jahrhundert überliefert von einem Mann aus dieser Gemeinde. Und dieser Mann heißt Polycarp. Das ist der Bischof von Smyrna, also der Gemeindeleiter. Und dieser Mann, der wohl noch Johannes selbst gekannt hat, so sagt es zumindest diese historische Quelle, der wurde im Alter von 86 Jahren als alter Mann verhaftet. Und er wurde vor den römischen Oberbefehlshaber gebracht und ihm wurde die Anklage vorgelesen: Du bist ein Christ, du rebellierst damit gegen unseren Kaiser und deswegen musst du sterben. Und soll ich euch sagen, was dieser Polycarp, der Gemeindeleiter, diesem römischen Prokonsul geantwortet hat? Er hat zu ihm gesagt: Du scheinst ja noch nicht so viel von Jesus zu wissen. Wenn du magst, lass uns einen Termin ausmachen und ich erkläre dir, wer Jesus Christus ist. Ist jetzt kein Witz. Und was für einen Mut muss dieser Mann gehabt haben in dieser Situation, als man ihm sagt: Wenn du jetzt nicht deinen Glauben absprichst, das habe ich noch gar nicht erzählt, ihm wurde angeboten, vor dem Standbild niederzufallen und dann dürfte er überleben. In dieser Situation, was macht Polycarp? Er versucht zu evangelisieren, von Jesus zu erzählen. Er wurde dann tatsächlich hingerichtet, bei lebendigem Leibe verbrannt im Zirkus. Aber die Geschichte von seinem Tod, von seinem Martyrium letztendlich, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet in der Gegend und hat viele Christen dazu ermutigt, selbst bis in den Tod standhaft ihren Glauben zu bekennen und nicht zu verleugnen. Es ging also wirklich um Leben und Tod in Smyrna. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was Jesus dieser bedrängten Gemeinde zu sagen hat und was er vielleicht auch uns heute zu sagen hat. Vers 8. Das Erste, was auffällt, ist, wie sich Jesus der Gemeinde vorstellt. An jedem Brief stellt er sich anders vor und hier zu der Gemeinde in Smyrna sagt er: Er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig wurde. Jesus stellt sich hier als derjenige vor, wie wir es schon in den letzten zwei Predigten hatten, der Anfang von allem ist, der Erste, der Schöpfer des Universums, der alles geplant hat und der das Ende ist, das Ziel, der alles zur Vollendung bringt. Und dann vielleicht noch wichtiger, er stellt sich als derjenige vor, der tot war und lebendig wurde. Jesus sagt hiermit: Ich bin der, der den Tod überwunden hat. Die Macht des Todes ist gebrochen. Und man könnte vielleicht mit anderen Worten sagen, was Jesus hier ausdrückt ist: Leute in Smyrna, fürchtet euch nicht. Ich spreche zu euch und ich habe den Tod überwunden. Fürchtet euch nicht. Der Tod hat nicht das letzte Wort, er ist nicht das Ende. Und die Bibel spricht sogar davon, dass jeder Mensch, egal ob er an Jesus glaubt oder nicht an ihn glaubt, am Ende der Zeit wieder auferweckt wird. Dass der Tod letztendlich überhaupt nicht für niemanden das Ende ist, sondern dass jeder auferweckt wird und erst dann das Gericht folgt, wo jeder Rechenschaft ablegen muss, wie er gelebt hat. Und dann folgt entweder das ewige Leben oder die ewige Verdammnis. Auch in der Bibel heißt es auch der zweite Tod. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich mit diesem Thema Tod. Und es kommen Fragen auf. Wie werde ich sterben? Wann werde ich sterben? Wo werde ich sterben? Wird das schmerzhaft sein? Was hinterlasse ich? Wird sich jemand um mein Grab kümmern? Gibt es vielleicht irgendwas nach dem Tod oder ist das wirklich das Ende? Und wir leben in einer Gesellschaft, die total Angst hat vor dem Tod. Da wird alles dran getan, damit wir länger leben, damit der Tod irgendwie aus dem Blickfeld kommt und wir haben wirklich Angst vor dem Tod. Und was Jesus hier sagt, ist, er zeigt die Perspektive auf, okay, Leute, ihr braucht keine Angst zu haben, denn der Tod ist überhaupt nicht so mächtig, wie ihr denkt. Ich habe den Tod besiegt. Er hat nicht das letzte Wort. Im Gegenteil, die Bibel spricht davon, durch Jesus kommen wir vom Tod ins Leben. Und das ist die Grundlage, auf die sich dieser Brief aufbaut. Und das ist das Erste, was Jesus hier ganz klar macht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und dann wendet er sich persönlich an die Gemeinde. Schauen wir mal in Vers 9 und 10. Er spricht: Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Aber lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Jesus beginnt seinen Brief mit den Worten: Ich weiß von dir. Ich kenne dich. Ich kenne deine aktuelle Lebenssituation und sogar deine zukünftige Lebenssituation. Und das gilt damals für die Gemeinde in Smyrna, das gilt auch für uns als Gospel Church und für jeden ganz persönlich von euch. Und für mich. Jesus kennt deine Lebenssituation und er weiß genau, was gerade bei dir los ist. Und ich muss ehrlich sein, das kann auf der einen Seite eine ziemlich beschämende Tatsache sein, zu wissen, Jesus kennt mich ganz genau. Er weiß, was in mir vorgeht, was ich tue, was ich denke, was ich sage. Weil wenn ich in mein Herz schaue, dann denke ich mir manchmal, okay, es gibt einfach Dinge, die Gott nicht ehrt, nicht ehren. Und wo ich lebe, wie es Gott nicht ehrt. Und dann zu wissen, dass Gott das ganz genau weiß, kann beschämend sein. Aber wie wir letzte Woche gehört haben, wenn es sowas gibt in deinem Leben, Dinge, die falsch laufen, die Gott keine Ehre bereiten, dann darfst du sie zu ihm bringen, dann darfst du wirklich um Vergebung bitten und dein Leben ändern und Gott wird dir gnädig sein. Und du darfst erkennen, was es heißt und erfahren, was es heißt, einen liebevollen Gott zum Vater zu haben. Wie in Ephesus letzte Woche, Gott fordert uns auf: Wenn dein Leben falsch läuft, dann ändere dein Leben. Und zwar nicht morgen, sondern heute. Aber, und ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der hier vor allem wichtig ist, zu wissen, dass Jesus dich ganz genau kennt, kann auch ungemein trösten. Es kann nämlich trösten, wenn man bedrängt wird, gerade weil man an Jesus glaubt und weil man so leben möchte, wie es Gott ehrt. Wenn du versuchst, nach Gottes Maßstäben zu leben und Bedrängnis erfährst, gerade dann kann es trösten. Und das ist eben die Hauptaussage dieses Textes und die Hauptaussage dieses Briefes an die Gemeinde. Gott sieht dich und erkennt, dein Leid, das du für ihn durchleidest. Die Situation in Smyrna war wirklich außer Kontrolle, ja. Ich habe eben schon ein bisschen was gesagt. Die Christen wurden aus ihren Familien ausgestoßen. Sie wurden als Sekte angesehen. Sie wurden aus den Synagogen, aus der jüdischen Gesellschaft ausgegrenzt. Sie wurden von der römischen Seite aus verfolgt, von der politischen Macht. Und warum? Weil sie an Jesus glaubten und weil sie nicht mit vielen damals total normalen ethischen und moralischen Maßstäben nicht einfach denen gefolgt sind. Weil sie zum Beispiel, und das ist wirklich ein Beispiel aus der damaligen Zeit, weil sie die monogame Ehe hochgehalten haben und gegen die sexuelle Freizügigkeit der damaligen Zeit sich hingestellt haben und gesagt haben, nein, das ehrt Gott nicht. Weil sie heidnische Rituale abgelehnt haben, weil sie die Tempelprostitution abgelehnt haben und. Und dafür ernteten diese Menschen Hohn und Spott, sogar Folter und Tod. Und die Christenverfolgung nahm immer mehr zu. Und wie ist das heute? Open Doors spricht davon, dass heute die schlimmste Christenverfolgung aller Zeiten wütet. Über 200 Millionen Christen werden aktuell stark verfolgt. 200 Millionen. Einige zum Teil brutal getötet, weil sie an Jesus glauben. Und wir kriegen davon ja irgendwie nicht ganz so viel mit. Zumindest können wir uns gut davon abschotten. Und das liegt daran, dass wir uns in einer total außergewöhnlichen Situation befinden. Dass wir hier gerade, jeder von uns hier sitzt, ist wirklich nicht der Normalzustand. Dass wir so in Freiheit zusammenkommen können und von Jesus hören, ihn anbeten können. Und eigentlich sollte uns das dankbar machen und ins Gebet führen für unsere verfolgten Geschwister. Und trotzdem wäre es meiner Meinung nach total zu kurz gegriffen, wenn man sagen würde, wir kennen überhaupt keine Bedrängnis, wir kennen kein Leid, denn das gibt es ganz genauso auch hier unter uns in Deutschland. Vielleicht nicht immer lebensgefährlich, aber dennoch würde ich jetzt mal die These aufstellen, wer in Deutschland an Jesus glaubt und seinen Glauben an ihn bekennt und nach seinen Maßstäben leben möchte, der wird Bedrängnis und Leid erleben, auf die eine oder andere Art und Weise. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann im Beruf passieren. Da, wo du sagst, okay, nein, ich kann nicht meine Kunden betrügen. Ich kann nicht den Staat betrügen. Ich kann keine Bestechung tolerieren. Da kann es zu Problemen kommen. Vielleicht verlierst du sogar deinen Job dadurch. Das kann auch in der Familie sein, wo du plötzlich als, ich sag mal, Sektierer, als jemand, der ziemlich komisch ist, der an die Bibel glaubt und denkt, das ist wirklich irgendwie von Gott und so, da wirst du ziemlich vielleicht mal an den Rand gedrängt. Das kann im Freundeskreis passieren, das kann in der Schule, im Studium passieren, wo du als Hinterwäldler angesehen wirst, weil du an einen Schöpfergott glaubst. Aber ich glaube, am deutlichsten zeigt sich das heutzutage unter uns an ethischen und moralischen Vorstellungen. Wer sich öffentlich gegen Abtreibung stellt, wer eine biblische Sicht der Sexualität, der Ehe, der Geschlechter hochhält, ganz liebevoll, der erntet häufig nicht mehr nur blöde Blicke. Ich kann euch sagen, ich habe an der Freien Theologischen Hochschule studiert, in Gießen 3 Jahre lang. Und es sind jetzt keine mega krassen Beispiele, aber ich habe bestimmt in den 3 Jahren 5 oder 6 Mal erlebt, dass einfach Scheiben zerschlagen wurden zur Einschüchterung oder Farbbeutelanschläge, sodass man die ganzen Wände neu streichen musste für viel, viel Geld. Wo irgendwelche Menschen versucht haben, nach gewissen Veranstaltungen die Freie Theologische Hochschule einzuschüchtern. Erst letzte Woche habe ich gelesen, eine Gemeinde in Leipzig, Sie haben sich öffentlich gegen Abtreibung ausgesprochen, auch das ganze Gemeindegebäude mit Farbbeuteln beworfen worden. Das ist nicht lebensbedrohlich, aber das kann wirklich auch psychisch ganz schön einschüchtern. Und es gibt auch krassere Fälle. Letzten Monat wurde in Oberbayern ein Urteil gefällt über einen Mann, der letztes Jahr eine Frau erstochen hat, weil sie zum Christentum konvertiert ist. Warum nenne ich diese ganzen Beispiele? Ich nenne sie nicht, um Angst zu machen, sondern genau, ich denke, auch Jesus sagt hier der Gemeinde in Smyrna im Text nicht, ihr werdet Verfolgung erleben, jetzt verfallt alle in Panik. Es geht nicht um Angstmache. Es geht darum, aufzuzeigen, Verfolgung oder Bedrängnis, weil man an Jesus glaubt, ist eigentlich nicht überraschend. Und ich habe jetzt nur von physischem Leid gesprochen, nenne ich es mal, oder psychisch. Es gibt auch noch die ganze geistliche Dimension, ja, wo du Anfechtungen und Zweifel und Versuchungen erlebst, weil du im Alltag vielleicht deine stille Zeit machen willst. Habt ihr schon mal darauf geachtet? Ja, in der Stille, das ist wirklich, das sind 20 Minuten, 30 Minuten, wie oft das Telefon klingelt da oder irgendjemand ja, an der Tür ist oder ins Zimmer reinkommt oder irgendwas passiert. Könnt ihr mal drauf achten. Auf jeden Fall ist Verfolgung und Leid nicht überraschend. Jesus spricht in Vers 10 davon, lasst euch durch das alles nicht erschrecken. Im Gegenteil, zu seinen Jüngern sagt er mehrfach, Leute, ihr werdet Verfolgung erleben. Ich nenne mal hier Johannes 15, haben wir hier auch auf der Folie. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich zuerst gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Wenn du an Jesus glaubst, nach seinen Maßstäben leben möchtest und ihn bekennst, dann wirst du Bedrängnis erleben. Das kann man eigentlich so stehen lassen. Das könnte jetzt auch im Umkehrschluss heißen, und da wird es jetzt ein bisschen, ja, das ist nicht so schön, das zu hören. Ich sage es trotzdem, wenn du keine Bedrängnis erlebst, so gar nicht für deinen Glauben, wenn du keine Anfechtung hast, dann hast du entweder sehr viel Glück oder vielleicht solltest du mal hinterfragen, ob du wirklich im Alltag Jesus bekennst. Und ich sage das jetzt nicht hier so von oben herab. Ich kenne das total gut. Ich war in der Schule zum Beispiel der Meister darin, wenn es irgendwie darum ging, um Glauben, dann habe ich mich weggeduckt. Das passiert uns, glaube ich, allen ziemlich schnell, dass wir Jesus oder unseren Glauben, christliche Maßstäbe nicht bekennen und nicht mutig dafür einstehen. Aber letzten Endes, und darum geht es hier in diesem Text, letzten Endes gibt es nur eine Sache im Leben, die wirklich zählt. Nur eine Sache. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Jesus sagt, ihr werdet nirgendwo anders Erfüllung finden als im Glauben an mich. Und schon gar nicht, wenn man versucht, irgendwie halbwegs so, ja, das zu vereinbaren. Ich glaube zwar an Gott, aber gleichzeitig ja, mache ich mir so auch mein eigenes Bild und ich versuche mich auch irgendwie anzupassen der Gesellschaft. Das wird nicht funktionieren. Und Jesus sagt sogar im Gegenteil, wenn ihr verfolgt werdet, dann, oder wenn ihr Bedrängnis und Leid erlebt, dann werdet ihr Frieden finden. Das heißt jetzt nicht, wir suchen alle Leid, sondern im Text heißt es, er sagt zu der Gemeinde, ihr seid wirklich arm materiell, ja? Ihr seid wirklich verfolgt, ihr seid der Abschaum der Gesellschaft, aber eigentlich seid ihr reich. Und was heißt das? Ihr seid geistlich reich. Und das hat mich so in der Vorbereitung erinnert an dieses Gleichnis vom reichen Kaufmann, das Jesus einmal erzählt. Da ist also ein reicher Kaufmann und der ist so reich, dass er sich letzten Endes, müsste er der glücklichste Mensch der Welt sein. Er hat einfach Geld im Überfluss, kann sich alles leisten und eines Tages läuft er so durch die Straßen und er findet in so einem Schaufenster eine Perle. Und diese Perle, die sieht so wunderschön aus, so kostbar, dass er sich sagt, okay, diese Perle ist es wert, dass ich alles, was ich habe, hingebe und verkaufe. Und er macht es, er verkauft alles, was er hat und kauft eine Perle. Und Jesus sagt, genauso ist es mit dem Glauben an mich. Im Glauben an Gott. Es ist wie eine wunderschöne Perle, eine kostbare Perle, die wertvoll ist als alles andere. Jesus sagt, selbst wenn ihr sterbt für mich, selbst euer Leben ist nicht so viel wert wie diese Perle. Tatsächlich ist diese Perle sogar wertvoller als das Leben von Jesus Christus. Denn Jesus hat sie gekauft mit seinem eigenen Blut. Er hat sein Leben gegeben, um diese Perle zu kaufen. Und wisst ihr, was Jesus mit dieser Perle macht? Er nimmt sie in seine Hand und streckt sie dir entgegen und sagt, hier schenke ich dir. Gekauft mit meinem Blut. Jesus hat dich frei gekauft aus der Hand der Sünde mit seinem Blut und aus der Hand des Todes. Und dann schauen wir nochmal in den Text. Vers 10. Bleib mir treu. Selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Zehn Tage Bedrängnis warten auf einige von euch, sagt er zu der Gemeinde. Zehn Tage wirklich Horror. Aber zehn Tage sind eben auch aus ewiger Perspektive nur zehn Tage. Das Leid hat ein Verfallsdatum, sagt Jesus. Das Leid und die Bedrängnis hat ein Verfallsdatum. Mit jeder Minute, die vergeht, weiß der Teufel, okay, mein Ende naht. Und Jesus sagt, und mit jeder Minute, die vergeht, kommt die Ewigkeit voller Freude näher. Und sie wird niemals aufhören. Und symbolisch für diese Perle oder für das ewige Leben sagt Jesus, ich gebe euch die Siegeskrone, wenn ihr durchhaltet. Und was ist das eigentlich für ein paradoxes Bild? Jemand, der am Rande der Gesellschaft steht, der wirklich ausgestoßen ist, der von allen ausgelacht wird, der vielleicht sogar hingerichtet wird, weil er an Jesus glaubt. Und er kriegt die Siegeskrone. Er ist der wahre Sieger. Und von wem kriegt er diese Siegeskrone verliehen? Von dem, der uns in allem Leid vorangegangen ist. Der als erstes gelitten hat, der als am stärksten gelitten hat, der von Jesus, von Gott verlassen wurde am Kreuz, Jesus Christus. Und der als erstes auferweckt wurde und erhöht wurde im Himmel und der die Krone der Kronen bekommen hat. Jesus Christus ist der König der Könige und er sagt, wenn ihr leidet und vielleicht sogar sterbt, weil ihr an mich glaubt, ich werde euch auferwecken und ich gebe euch die Siegeskrone. Das ist die ewige Perspektive, auf die Jesus am Ende des Briefes den Blick lenkt. Weg vom Leid hin aufs Ziel. Die Siegeskrone. Und ja, das Leid im Hier und Jetzt, vielleicht Bedrängnis, Anfechtung, es ist nicht leicht zu ertragen. Und Es wird auch hier im Text deutlich, dass Jesus das weiß. Er weiß es ganz genau, er hat es auch ertragen, schlimmer als wir alles jeweils ertragen müssen. Aber er sagt, es wird wirklich hart werden und es wird schwer, es wird eine harte Prüfung. Das ist nicht so einfach mal so durchgestanden, sondern das wird hart. Aber ich kenne euch und ihr dürft wissen, der Tod ist nicht, hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist nicht das Ende. Ich bin der, der den Tod besiegt hat. Ich bin der, der die Siegeskrone schon in der Hand hält. Halte durch. Gleichzeitig heißt es auch, und das ist wiederum nicht so schön, jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, der ihn als den Retter ablehnt, als den König der Könige, der vielleicht sogar selber Christen bedrängt und verfolgt, er wird auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber auch jeder Mensch, jedem Menschen gilt dieses Angebot, diese wertvolle Perle, wo Jesus sagt, ich habe mit meinem Blut dafür bezahlt und ich schenke sie dir. Der irdische Tod ist nicht das Ende. Jesus hat ihn besiegt und er wartet auf uns im Himmel. Amen.